Man wolle künftig konsequenter gegen sogenannte Fake News vorgehen, die gefälschten Nachrichten aber nicht in jedem Fall löschen. Auf seiner deutschen Nachrichtenseite kündigt das Online-Netzwerk an, die Nutzer bekämen die Möglichkeit, einen Beitrag als potenzielle Falschmeldung zu markieren. Damit werde ein mehrstufiger Prozess der Überprüfung eingeleitet, in den unter anderem das gemeinnützige Recherchezentrum Korrektiv eingebunden werden soll. Am Ende, so Facebook, würden die Postings nicht von der Plattform verschwinden, sie würden aber mit einem Warnhinweis versehen, dass offensichtlich falsche Informationen enthalten seien. Justizminister Maas hatte gestern bestätigt, dass die Regierung Facebook und Co. notfalls auch per Gesetz zwingen wolle, auf Hasskommentare und Falschmeldungen innerhalb von 24 Stunden zu reagieren. Sollten Hasskommentare nicht gelöscht werden, so Unionsfraktionschef Kauder, müssten Facebook und andere soziale Netzwerke künftig mit empfindlichen Bußgeldern rechnen.